1932 verlässt Einstein Berlin für eine Vortragsreise. Nachdem im Januar 1933 die Nationalsozialisten an die Regierung kommen, kommt er nicht mehr nach Deutschland zurück. Nie wieder. Die Nazis verbrennen seine Bücher und annektieren sein Haus in Caputh bei Berlin. Einstein geht mit seiner Frau nach Princeton, USA, wo er bis zu seinem Tod lebt. Dort sucht er nach einer physikalischen Weltformel. Ohne Erfolg. Er sympathisiert mit dem Kommunismus, sagt seine politische Meinung. Noch während des Zweiten Weltkriegs plädiert er für eine Weltregierung, die den internationalen Frieden garantieren soll. Einstein stirbt im April 1955 in einem Krankenhaus. Kurz vor seinem Tod sagt er etwas, ganz leise, auf Deutsch. Was er sagt, ist unbekannt. Die Krankenschwester versteht kein Deutsch. Steffi klingelt bei Emanuel an der Tür. Ich bin stocksauer. Was ist denn passiert? Jetzt komm erst mal herein. Es ist ja eiskalt draußen. Danke. Ach, es ist wegen Jens. Ich bin wirklich strohdumm. Wovon sprichst du denn? Weißt du, wen ich gerade gesehen habe? Jens. Mit Sophia. Bildhübsch wie immer. Ja, und? Mir hat er erzählt, er hat mittags ein Meeting und kann mich deshalb nicht treffen. Stattdessen trifft er sich mit seiner Ex. Die haben doch todsicher eine Affäre. Oh, ich fühle mich hundeelend. Naja, komisch ist das zwar schon, aber nur, weil sie zusammen einen Kaffee trinken, bedeutet das noch gar nichts, stimmt's?